Zum 53. Jahrestag des Beginns der Arbeit vom Genossen Kim Jong-il im Zetka der Partei der Arbeit Koreas fragte die britische Songun-Politik-Studiengesellschaft am 5. Juni auf ihrer Internet-Homepage sein unvergängliches klassisches Werk über die Filmkunst in Auszügen. Auf der Homepage erschien ein Foto von ihm.